Wode, Wode, Wode, Heaven soon a they but shoot. Wode, Wode, Wode, Him hey dal von Heaven soon. Von Asgards Winden getragen, von Gottvater Wotan in Sand, gleiten zwei Vögel vom Himmel im nachtschwarzen Gewand. Es sind zwei mächtige Raben auf ihrer irdischen Wanderung. Munin, der Gedanke, und Hugin, die Erinnerung. Zu seinen göttlichen Boten hat Wotan die Vögel geweiht, auf dass sie die Menschen begleiten durch Licht und Dunkelheit. So waren sie all die Geschichten von ewigen Erden geschehen, um Asgards Thron zu berichten, vom Leben und Sterben, vom Werben, vom Sein und Vergehen. Wächter der Welt, lauscht im Lied dieser Erde, das von all unseren Träumen erzählt. Boten der Nacht, ihr seid auserwählt, auf dass ihr dem Allvater kündet vom ewigen Wandel der Welt. Still ihre Kreise und sammeln im flüsternden Wind die leisen Gebete und Träume von einem kleinen Zauberkind. So folgt dem Weg dieses Kindes, beschützt es und haltet die Wacht hoch über den Himmeln von Midgard. Schwarzen Boten der Nacht. Boten der Nacht, himmlische Wächter der Welt, lauscht im Lied dieser Erde, das von all unseren Träumen erzählt. Vater Kinder vom ewigen Wandel der Welt. Wode, Wode, Wode, Heaven soon a way what she. Wode, Wode, Wode, im Heidal von Heaven Erde, das von all unseren Träumen erzählt. Boten der Nacht, ihr seid auserwählt, auf dass ihr dem Allvater kündet vom ewigen Wandel der Welt. Wode, Wode, Wode, Heaven soon a they what shoot. Wode, Wode, Wode, Him hey dal van heaven suit.